Ende gut, alles gut. Es war einmal ein Mann. Er hatte einen Schwamm. Der Schwamm war ihm zu nass. Da ging er auf die Straß. Die Straß war ihm zu kalt. Da ging er in den Wald. Der Wald war ihm zu grün. Da fuhr er nach Berlin. Berlin war ihm zu groß. Da fuhr er wieder los, fuhr heim nach Oberau und nahm sich eine Frau. Lebt glücklich dort bis heute, das wissen alle Leute.